die man sicherheitshalber noch machen wollte, wie auch der Chemotherapie. Ja, und damit ging dann eigentlich der Ärger erst richtig los. Ja. Rainer, ich unterbreche dich mal ganz kurz, weil ich eben die Fernsehzuschauer herzlich begrüßen möchte. Es gab eine kleine Verzögerung im Fernsehen. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich unterhalte mich gerade mit Rainer. Rainer ist über 50 Jahre alt und er nimmt Bezug auf unser Thema gestern, nämlich das Thema Sterbehilfe. Und er ist gerade dabei zu erzählen, dass er schon einmal aktive Sterbehilfe geleistet hat. Rainer, erzähl einfach weiter. Ja, und dann ein Jahr nach der Operation, knapp ein Jahr nach der Operation war es so, dass sie inzwischen hatte sie einen Nierenkatheter, hatte einen künstlichen Darmausgang und. Wie nun mal diese moderne Medizin den Menschen allmählich verstümmelt, denn gegen den Krebs geht eben fast nichts. Und alle Statistiken sind eine Lüge ins Positive rüber. Es gibt da natürlich auch Ausnahmen, aber in eurem Fall war es dann halt so. Ja, ja, natürlich gibt es Ausnahmen, es gibt sogar Spontanheilung. Also die Krankheit schritt fort und sie griff immer mehr um sich. Was habt ihr dann gemacht? Naja, also sie drohte also schon wieder zu verbluten aus dem Unterleib raus, habe ich sie ins Krankenhaus gebracht, damit die was machen. Denen ist nichts Besseres eingefallen. Während ich über alle roten Ampeln fuhr, um sie hinzuschaffen, haben die bereits auf der Station ein Zimmer leer geräumt, Telefon reingetan, einen Aschenbecher reingetan, man kannte sie ja, sie war Raucherin, und ein Tischchen und ein Stühlchen. Sowas nenne ich ein Sterbezimmer. Immerhin, man hat sie nicht in die Besenkammer geschoben. Dann hat man sie tamponiert und da reingelegt und so Kochsalzlösung dran gehängt. Und ich habe gesagt, das läuft nicht, die Frau, die kommt mit nach Hause. Und am nächsten Tag, gegen den Willen des Chefarztes, gegen den Willen des Oberarztes, ist es mir tatsächlich gelungen, sie hat die Nacht überlebt, nachdem ich durchgesetzt habe, dass sie Bluttransfusionen bekommt und so weiter. Also ihr Zustand in dieser Nacht war schon... auf tot gestellt. Ja, sie ist auch, ihr sind die Augen weggegangen, sie ist also fast ins Koma gegangen. Sie ist dann mit nach Hause gekommen, gegen den Widerstand der Ärzte. Was hast du oder was habt ihr dann gemacht? Na, ich habe einen Brief hinbekommen, dass sie austherapiert sei, Lebensprognose 0 stand da drin. Ne? Und ich habe sie mit nach Hause genommen und dann habe ich erstmal Lebensrettung, Lebensbewahrung betrieben. Mit Dienst rund um die Uhr. Wie lange dauerte das? Wie lange hast du das gemacht? Es ging ihr immer besser, die Blutungen hörten auf. Der Hausarzt, zwischendurch haben wir ihr Blut abgenommen, ins Labor geschafft, die Blutwerte wurden besser und so weiter. Dennoch hast du dich dann für diesen drastischen Schritt entschieden? Nein, so schnell ging das nicht. Und ich wollte doch, dass sie lebt, um Gottes Willen, ich wollte doch, dass sie lebt. Nichts anderes wollte ich. Und sie wollte auch leben und sei es auch nur um unseres Kindes Willen. Ne? Ja, und eines Tages... behielt sie die Nahrung, die sie zu sich nahm, nicht mehr bei sich und aus dem Anus Preta, aus dem künstlichen Darmausgang, kam nichts mehr raus. Da war also der rezidive Krebs inzwischen voll bis in den Magen vorgedrungen und sie hat Blut erbrochen, jede Nacht. Dann bekam sie einen Halsvenenkatheter, um sie künstlich zu ernähren. Weil ich noch immer, ich habe ja noch immer geglaubt, dass man sie retten kann und dass sie leben wird. Wann hast du denn gemerkt, dass es nicht mehr geht? Der Arzt, der jeden Tag kam, ich habe dann hochwertige künstliche Infusionsnahrung für sie bekommen. Ich bekam alles, was ich wollte, ne? Denn ich habe ja dem Krankenhaus alles erspart. Rainer, wie lange zog sich denn dieser Pflegeprozess oder Begleitprozess, wie lange zog der sich hin bis zu deinem Schritt dann? Ja, fast 3 Monate. Was hast du dann genau gemacht? Nachdem sie dann wegen der Notwendigkeit der künstlichen Ernährung diesen Halsvenenkatheterzugang hatte, konnte ich in die Infusion, ich musste ja, sie war ja dann so kraftlos, dass sie sich auch ihr Morphin nicht mehr selber spritzen konnte. Und ich war nicht bereit, ihr in den Körper reinzupieken. Denn das durch eine Haut durchstechen, das ist ein, da Dazu muss man irgendwie sein. Du hast ihr dann über diesen Katheter etwas zugefügt? Ich habe ihr über den Katheter erstmal ständig ihr Morphin gegeben. Mhm. Und sie hatte noch immer Angst, süchtig zu werden. Das muss man sich vorstellen. Mhm. In diesem Schmerzstadium. Welche Substanz hast du ihr dann endgültig gegeben? Ich habe ihr dann praktisch eine Wochenration Morphium gegeben, als sie bereits partiell hirntot war. Und daran ist sie dann verstorben? Selbst da machte das Herz noch lange weiter. Also das ging so 24 Stunden, bevor sie gestorben ist, wurden ihre Bewegungen fahrig. Sie konnte den Blick nicht mehr klar richten. Mhm. Und sie hat irrsinnige Schmerzen gehabt. Mhm. Und wir hatten uns mal was versprochen gegenseitig, nämlich wenn der eine mal in so einer Situation, in so einer Endsituation, denn nur dann darf man helfen. Rainer, du weißt, dass in Deutschland diese strafbar ist. Ja, ich muss dir sagen, ich habe sogar hinterher mal über Selbstanzeige nachgedacht, um das mal verfassungsgerichtlich klären zu lassen. Aber das ist nicht passiert. Nein, dazu war ich zu feige. Und man hat dich auch nicht belangt. Nein. Wie viele Jahre ist das her? Das ist jetzt etwas über 8 Jahre her. Mhm. Es wäre also durchaus noch im strafbaren Rahmen. Mhm. Und ich sag's dir, ich würde dafür auch in den Knast gehen. Mhm. Das wäre mir so scheißegal. Mhm. Also trotz der vielen Zeit, die jetzt vergangen ist, stehst du nach wie vor hinter dieser Tat und sagst, es war richtig und mit meinem Gewissen kann ich das vereinbaren. Ich stehe dahinter, dass ich erst versucht habe, ihr Leben zu retten und ich würde sie lieber heute noch im Rollstuhl rumschieben, wenn sie leben würde und Freude daran hätte. Ja, ja. Aber als dann so ungefähr 24 Stunden, bevor sie gestorben ist, allmählich ihr Hirn anfing abzusterben, die letzten 6 Stunden hatte sie Schnappatmung. Mhm. Ich weiß nicht, ob du weißt und ob die anderen die... Erklär's mal. Schnappatmung ist, wenn nicht mehr richtig geatmet wird, wenn ich das so jetzt mal versuche nachzumachen akustisch, das ist so ein... Und dann kommt kein Ausatmen. Mhm. Ja. Und immer wieder. Und das ist so laut, das hörst du bis vor die Tür. Bis vor die Haustür raus. Es ist ein schreiendes, lautes Atmen. Es ist grauenvoll. Ihre Augen waren völlig weggedreht. Der Körper spürte noch, dass er sich jucken will, aber sie konnte sich schon mittags, 12 Stunden vorher, konnte sie den Arm nicht mehr zum Kopf bewegen, um sich an den Haaren zu jucken, die gerade erst nach der letzten Chemotherapie vor 3-4 Monaten halbwegs nachgewachsen waren und so. Rainer, ich würde dich gerne fragen, woher du diese Substanz bekommen hast, auch in dieser großen Menge, die du ihr dann verabreicht hast. Das ist so, wenn der Patient so in sich dem Endstadium nähert, kriegst du Morphium natürlich für ihn. Mhm. Und das sind Spezialrezepte und da muss der Arzt... Also ihr hatte das zu Hause? ...begründen nach ärztlicher Diagnose. Und ich hatte vorher, als die Schmerzen noch nicht so stark waren, Ampullen eingespart. Ah ja. Als dann ein Arzt kam und den Tod feststellte, hat der Arzt da einen Verdacht geschöpft? Nein, das nicht. Also die ganzen Ärzte des Ortes, das war in einer ländlichen Gemeinde, da gab es so 5, 6, 7 Ärzte im Umkreis, die sie schon alle kannten inzwischen, und sei es auch nur durch Wochenendvertretung und so. Der Fall war in 10 Kilometer Umkreis bekannt. Alle wussten, wie es ihr geht. Wie war das denn klar? Und was immer der Arzt dachte, war egal. Ich habe es auch nicht alleine gemacht. Ihre Schwester hat mitgemacht. Mhm. Wir haben es zu zweit gemacht. Lieber Rainer. Und das wirklich erst, nachdem gar nichts mehr ging. Heute würde ich das sowieso ganz anders machen. Heute würde ich mir von einem Diabetiker sogenanntes Altinsulin besorgen lassen. Und dann wäre die Sache mit einer Spritze in 2 Minuten absolut sang- und klanglos erledigt. Rainer, und ich danke dir. Du hast gestern deine Anrufer gefragt, wie sie auf sich selbst bezogen dazu stehen. Ich habe einen Vertrag auf Treu und Glauben mit einer guten Freundin, die mir versprochen hat, wenn ich es will und selber nicht kann, sorgt sie dafür. Ja. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, Rainer. Alles Gute. Ja. Ciao. Danke. Tschüss. Ihr Lieben, es gibt heute bei uns 2 Postecken. Und die erste Postecke die bezieht sich ausschließlich auf die gestrige Sendung. Und zwar bezieht sie sich auf das Gespräch mit Frauke. Wir haben eine irre Resonanz gehabt auf dieses Gespräch per E-Mail und per Fax. Und ich möchte euch 1, 2, 3, 4 Stellungnahmen vorlesen von Zuschauern, von Zuhörern. Martina und Claudia aus Saarbrücken schreiben: Lieber Domian, deine Sendung gestern zum Thema Sterbehilfe war für uns so ergreifend, wie wir es bisher noch nicht erlebt haben. Wir möchten von ganzem Herzen die todkranke Frauke grüßen. Bitte sag ihr, dass sie auf niemanden Rücksicht nehmen soll. Sie allein hat das Recht, über ihr Leben zu entscheiden, aber eben auch über ihren Tod. Frauke war uns so sympathisch. Wir glauben, dass sie ein ganz toller Mensch ist und wir haben den größten Respekt vor ihr. Dann schreibt Birgit: Ich freue mich, dass ich die Frauke noch erleben durfte. Sie ist ein Mensch, der uns lächerlich oberflächlichen Menschen deutlich macht, wie kostbar unser Leben ist und wie eng man doch am Leben hängt. Dann meint Norbert: Viele Gespräche konnte ich durch dich, Domian, vor dem Einschlafen miterleben. Es waren erotische, humorvolle und interessante Erlebnisse. Obwohl ich überall herum erzähle, ich könne nicht weinen, habe ich gestern geweint. Wie klein sind da meine Probleme mit der Firma? Die Musikpause nach dem Gespräch war wichtig für uns alle. Und zum Schluss noch ein Zuschauer aus den Niederlanden, der nicht genannt werden möchte, schreibt: Das ganze Gespräch mit Frauke hat mich an meine eigenen Erlebnisse erinnert. Meine Frau hatte Lungenkrebs mit Metastasen im Gehirn und in den Knochen. Sie äußerte den Wunsch nach Euthanasie und wollte vermeiden, dass sie nicht mehr Herr ihrer Sinne sein würde. Die Euthanasie wurde bei ihr auf eigenen Wunsch vom Hausarzt durchgeführt. Zunächst mit einer tiefen Betäubung, danach mit einem lähmenden Gift. Ich weiß, wie wichtig es ist, dass unter strikten Voraussetzungen bei großem Leiden so etwas möglich gemacht wird. Soweit die Äußerungen von unseren Zuschauern und Zuhörern. Und auch ich möchte an dieser Stelle der Frauke nochmal meinen Respekt bekunden und auch meinen unbedingten Respekt jeder Entscheidung gegenüber, die sie jetzt oder in der nächsten Zeit treffen wird. Viele, viele Grüße an Frauke. So, jetzt geht's hier weiter in der Sendung mit Uschi. Und Uschi ist 20 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Guten Morgen, Uschi. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, dass ich vor 2 Wochen sonntags beinahe vergewaltigt worden wäre. Und ich habe meinen Freund zum Bahnhof gebracht, es war irgendwie 6 Uhr abends, dass der Zug fuhr, und bin dann zum Parkplatz zurück. Und ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern. Mhm. Das ist also faktisch so, dass ich einige Bestandteile noch weiß. Ich weiß, dass es mehrere Männer waren. Ich weiß, dass sie mich auch festgehalten haben an den Händen. Die haben mir den Mund zugehalten. Ich konnte sie allerdings nicht sehen, weil ich habe lange Haare und die haben die mit vor den Mund gehalten. Mhm. Ich weiß auch noch, dass sie versucht haben, mich auszuziehen. Ich weiß, dass sie mich angegrapscht haben. Mhm. Aber ich weiß auch nicht mehr, wann sie mich losgelassen haben. Ich bin dann nach Hause gefahren und kam hier an und habe erstmal gedacht, Mensch, irgendwas ist doch gerade passiert. Aber die Erinnerung war irgendwie völlig weg. Mhm. Und normalerweise bin ich ein recht rationaler Mensch, ja, und kriege auch recht logisch mit, was so um mich rum passiert. Und ich habe dann aber nachts ganz schrecklich davon geträumt. Mhm. Und bei mir läuft immer irgendwie alles über Träume. Was ich tagsüber nicht verarbeiten kann, dafür schreie ich so nachts. Und das war ein ganz fürchterlicher Traum. Und am nächsten Morgen wusste ich halt irgendwie, ja, da ist noch mehr passiert. So, also, oder da ist was richtig, ja, Schlimmes passiert. Ja. Und ja, das hat sich halt in den Nächten immer gesteigert. Aber ich kann zum Beispiel keine Anzeige erstatten, weil ich mich weder an Gesichter noch an die Anzahl der Männer erinnere. Mhm. Und weil ich halt nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt der Traum und was ist jetzt wirklich passiert. Mhm. Ich bin zum Beispiel einmal morgens auch wach geworden, weil ich mir selber in die Brustwarze gekniffen habe. Und das ist eine Form von Autoaggression, die mich total erschreckt. Also du weißt nicht, ob es dann wirklich zur Vergewaltigung gekommen ist? Ja, das frage ich mich auch. Ich habe es erst sehr spät jemandem erzählt, erst eine Woche später meinem Freund, und ich bin schon öfter fies angefasst worden. Ich weiß nicht, ob ich ein Typ Frau bin, der das irgendwie provoziert. Mhm. Es ist mir schon öfter passiert, und es ist aber nie so gewesen, dass ich keine Zärtlichkeit von Seiten meines Freundes mehr ertragen konnte. Mhm. Und das ist jetzt der Fall. Eine gute Freundin hat mich dann gefragt, ob ich irgendwie Schmerzen hatte. Mhm. Und Uschi, vielleicht wäre es wirklich in diesem Falle gut, wo du da offensichtlich so eine Erinnerungslücke hast, die ja auch darauf hindeutet, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist, was dich in einen solchen Schockzustand versetzt hat, dass du zu einem Arzt, zu einem Therapeuten, einem Psychiater gehst, der dir da vielleicht, dass ihr zusammen da irgendwie versucht, der Sache näher zu kommen. Ja, ja, das möchte ich auch auf jeden Fall. Mhm. Also ich halte das auch für wichtig, weil ich habe damals, ich habe schon mal ganz schlimme Albträume gehabt und habe damals eine Kunsttherapie gemacht. Mhm. Es ist nur so, dass das halt so noch nie gewesen ist, dass ich keine Zärtlichkeiten mehr ertragen konnte. Und ich habe dann überlegt, ob ich Schmerzen hatte. Mhm. Ich weiß, dass ich an dem Abend noch gedacht habe, boah, kriegst du wieder eine Nierenbeckenentzündung. Mhm. Aber ich denke, der Schmerz, wenn ich vergewaltigt worden wäre, wäre ein anderer. Ja. Und ich könnte mir höchstens vorstellen, dass sie mir irgendwie einen Finger eingeführt haben oder so. Das Problem ist dann halt gewesen, erstmal konnte ich sehr schlecht darüber reden, weil auch wenn ich es rational für falsch halte, da sind einfach total viele Schamgefühle und Ekelgefühle und auch klar. Die Frage, inwiefern bin ich vielleicht wirklich aufreizend rumgerannt oder hätte ich meine Haare nicht zusammen machen können. Ja, Fragen, die sich an Frauen selbst stellen, aber das ist natürlich nicht keine Rechtfertigung dafür, dass jemand vergewaltigt wird, nur weil er vielleicht einen kurzen Rock anhatte. Ne? Ja, also meine Empfehlung wäre wirklich sehr dringend, dass du dich mit einem Fachmann in Verbindung setzt. Würde dir auch gerne jetzt noch raten und empfehlen, mit meiner Psychologin jetzt noch ein paar Worte zu sprechen. Ja. Würdest du es gerne machen? Ja, ich denke schon. Dann leg mal auf und die Elke wird dich gleich nochmal anrufen. Ja, gut. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Christoph. Ja, Domian. 63. Domian? Ja. Also pass mal auf, ich guck schon eine ganze Weile, ich finde dich ja toll. Also wie verkraftest du bloß immer das, was du alles dir anhören musst? Da bewundere ich dich unglaublich. Und wenn ich mal die Möglichkeit hätte, mit dir mal einen Abend zu verbringen, würde mich wahnsinnig freuen. Also zum Stichwort verkraften, gestern ist es uns allen hier wirklich an die Nieren gegangen. Ja, also gestern, ich weiß nicht, ob du gestern die Sendung verfolgt hast. Ja. Das war sehr, sehr, sehr, sehr ergreifend. Also. Ich weiß. Aber stell dir mal vor, du musst das alles verarbeiten. Mhm. Überleg dir mal, wenn du abends schlafen gehst, wie machst du das eigentlich? Ich gehe ja nie abends schlafen, das ist ja das Problem. Ich gehe ja ganz früh morgens schlafen. Aber irgendwann musst du auch mal schlafen, nicht? Ja, ja, ja. Aber es ist immer sehr gut, wir können hier... Jetzt zum Thema. Ja. Ich habe also vier Töchter, die wohnen in Bochum. Mhm. Und eine ist sogar bei euch. Aber das weiß ich nicht. Die ist bei euch in der WDR, die ist Kötterin. Mhm. Aber die haben keine Schwiegersöhne. Jeder hat Kinder. Ich habe 7 Enkelkinder. Ja, und du hast keinen Schwiegersohn. Keinen Schwiegersohn. Mann. Alle haben sie ineinander gebumst und haben mich gefragt, hör mal, Opa, mach du mal. Wie Opa, mach du mal? Und ich, Arschloch, mach das immer. Und immer wieder, immer wieder. Wie, immer du, halt. Wieder, immer wieder. Und kein und die sehen das einfach nicht ein. Wie, halt, stopp, verstehe ich nicht. Opa, was machst du immer wieder? Na, helfen, natürlich. Ja, also du bist da... Miete zahlen und. Und das, was da dran hängt. Mädchen für alles. Ja, Mädchen für alles. Ja. Ein Auto haben sie gekriegt, jetzt hat der Schwiegersohn, mein Sohn, mein Jüngster, hat auch wieder ein Auto gekriegt. Und ja, dann habe ich alles... Und meine zweite Frau, das sind alles von der ersten Frau. Ja. Und die erste Frau, die wohnt auch in Bochum. Ja. Die ist an der Uni und die will aber nichts von mir wissen, weil die ist enttäuscht, die ist wieder prima drauf. Wir beide teilen uns das. Obwohl wir uns nicht unterhalten. Im Klartext, du wünschst dir einen Schwiegersohn. Ich wünsche mir einen Schwiegersohn. Einen vernünftigen Schwiegersohn mal, der auch mal sagt, so, ich stehe zur Sache, aber ich habe keinen. Und was, wie rechtfertigen die Mädels das denn? Das ist da kein Mann. Einfach nichts. Du, die sagen nichts, die tun nichts, die machen nichts. Die sagen, alles ist in Ordnung, die lassen. Sagen noch nicht mal Dankeschön. Da muss ich mal nachfragen, ob das überhaupt angekommen ist, was ich gebracht habe. Da muss ich nachher hinterherlaufen und muss sagen, hör mal, habt ihr das denn gekriegt? Ach so, Opa, du bist auch noch da. Aber ich glaube, im Grunde genommen magst du die Mädels alle sehr gerne. Also, die Enkel. also wirklich, ich mache die, na ja, klar, wir machen die. Ja, klar, natürlich, ja. Nee, sieh mal, und, aber ich frage, pass mal auf. Also, wir machen eine Frage an dich. Ja. Eine klipp und klare Frage. Ja. Würdest du eigentlich sagen, mach das nicht mehr, lass sie mal alleine machen, oder würdest du weitermachen? Ach. Das ist jetzt deine Antwort. Ich glaube, wenn man letztendlich doch so ein gutes Verhältnis miteinander hat, wie ihr das habt, dann würde ich auch weitermachen. Wird es weitermachen. Ja, schon. Das ist doch ein bisschen hart. Manchmal weh und es geht an die finanzielle Endgrenze. Denn du weißt ja, du kannst ja nicht, ich meine, es kostet ja einen Haufen Geld, nicht? Das also, weißt du auch. Es sind, und irgendwann musst du mal sagen, nee, jetzt ist Schluss, aber ja, du kannst ja die, immer noch mal. Du kannst ja die Grenzen so ein bisschen ziehen, aber dich nicht völlig da zurücknehmen. Das wäre ein bisschen zu doll, glaube ich. Das würdest du auch nicht machen. Nee. Du musst da immer wieder mal ein bisschen helfen und da machen und da unbedingt. Machen. Unbedingt. Wie viel Schwiegersöhne suchst du? Vier, ne? Vier Töchter. Also wir können ja mal einen Aufruf machen. Wir suchen, also Christoph sucht vier Schwiegersöhne. Vielleicht können wir ja durch diese Sendung irgendwas haben. Wie alt sind die, Mädels? Die älteste ist 40. Die war jetzt in Brasilien. Ja. Hat da als Lehrerin schaffen wollen. Ja. Ist aber wieder zurück, weil sie da mit den Einheimischen Theater gemacht hat. Ja. Und da hat die deutsche Gesellschaft da drüben, das ist ja ein fürchterliches Zeug da drüben in Brasilien, hat sie wieder zurückgeschickt. Weil sie mit der Bevölkerung dort Theater gemacht hat. Also keine langen Biografien. Eine ist 40, die andere ist? Bis 28. 28, die dritte? 28, dazwischen liegt alles. Zwischen 40 und 28. Ist doch ein wunderbares Alter. Wir suchen vier Schwiegersöhne für Christoph. Ja. Und wenn wir welche gefunden haben, melden wir uns bei dir. Domian, alles Gute. Alles Gute, Dankeschön. Tschüss. Ciao. 1.31 Uhr, 35 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Nur 32 und 34 Sekunden, eine Minute Pause liegt hinter uns. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio aus Köln vom WDR von 1Live. Heute Nacht sind wir ganz offen wieder für alle eure Themen, über die ihr Lust habt, mit mir zu reden. 0130 2911, Telefonnummer, Faxnummer 0130 1151 22. Und ihr könnt uns auch mailen aus dem Ausland. Und zwar unter der Adresse 1live@wdr.de. Und bevor es jetzt weitergeht, haben wir eine Domian Postecke, so wie wir sie kennen. Das erste Fax, das ich hier vorliegen habe, da steht drauf in großen Lettern, was ich schon immer wissen wollte, aber mich nie getraut habe zu fragen. Wie bist du auf den Namen Domian gekommen? Mit besten Grüßen, ein Fan. Lieber Fan, ich bin auf diesen Namen überhaupt nicht gekommen. Der Klapperstorch hat mich ganz einfach, ohne mich zu fragen, zu den Domians gebracht. Und so bin ich dann zu dem Namen Domian gekommen. Zweites Fax von zwei süßen Mädels, und zwar von Diana oder Diana, ich glaube Diana und Sandra aus Würth am Main. Und sie schreiben, hallo Domian, bitte hilf uns. Wir sind zwei Single-Mädels, 23 Jahre alt, auf der Suche nach einem Partner. Beim Studieren der Kontaktanzeigen ist uns das Wort Blümchensex schon öfters über den Weg gelaufen. Was ist das? Sind wir doof, zu alt, zu jung, out oder sind wir gar blond? Wir sitzen hier bei einer Flasche Wein und sehen deine Sendung. Bitte hilf uns. Ich weiß es nicht, was Blümchensex ist. Das ist die Frage des Abends. Frage an euch, was ist Blümchensex? Ruft mich an und erklärt mir, was Blümchensex ist. Also ich kann mir höchstens darunter vorstellen, vielleicht Sex mit einem sehr erfolgreichen deutschen Popstar. Oder sowas. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Dann ein gut gemeinter Ratschlag von Stefan aus dem hohen Norden, aus Bockhorn. Und Stefan schreibt, betrifft Sendung mein liebstes Sexspielzeug. Und er schreibt, den Beitrag Selbstbefriedigung mit dem Staubsauger habe ich mit einem leichten Lächeln und schmerzverzogenem Gesicht verfolgt. Zu Unfällen mit dem Staubsauger kann es nur bei Modellen kommen, bei denen sich der Staubbeutel vor dem Motor befindet. Für diese Art der Selbstbefriedigung eignen sich am besten Modelle mit einem Schlauch ohne Aufsätze. Für diesen Tipp danken wir dem Stefan sehr herzlich. Und trotzdem ist Vorsicht angesagt, glaube ich. Dann ein Fax zum Thema, das hatten wir ja, wir hatten ja vor ein paar Tagen das Thema die geheimen Wünsche der Frauen. Und eine Anruferin erzählte ja, dass sie so gerne mal im Aufzug hängen bleiben würde mit einem Traummann, mit ihrem Traummann, um dann mit ihm im Aufzug Sex zu machen. Und dazu schreibt Elmar aus Hannover, wer Liebe im Aufzug macht, sollte darauf achten, dass er den Notknopf zum richtigen Zeitpunkt drückt. Hält der Aufzug nämlich in Höhe der Etage plus minus 10 cm, so lassen sich die vorhandenen Türen auch öffnen, ohne dass Strom vorhanden sein muss. Wer Sex im Aufzug macht, sollte prüfen, ob sich die Türen nicht doch öffnen lassen. Das war Elmar aus Hannover. Ja, und dann noch ein empörtes Fax von Monika aus Helmstedt. Sie nimmt Bezug auf unsere Sendung vorige Woche zum Thema das große Fressen. Wie kannst du, Domian, schreibt Monika, noch im Jahre 1998 den Begriff Negerküsse gebrauchen? Ich finde das ungeheuerlich. Also, liebe Monika aus Helmstedt, du hast völlig recht. Und ich gelobe Besserung. Und ich werde demnächst immer Neger und Negerinnen Küsse sagen. Ende der Postecke. Und es geht weiter mit Janine. Und die ist 17 Jahre alt. Hi. Ja, hallo Domian. Hallo Janine. Dein Thema. Ja, also da sind wir etwas aufgeregt. Mein Thema ist, und zwar meine Eltern. Ja. Mein Vater war jetzt schon des Öfteren mal hier und dann geht er mal öfters weg. Und dadurch hat meine Mutter auch schon mal das Trinken angefangen. Mhm. Jetzt ist sie auch dabei mit Trinken. Und irgendwie bleibt das an mir alles hängen. Also, wie soll ich sagen, ich habe damit auch große Probleme. Natürlich möchte ich auch eine Familie haben, die ich leider jetzt, also ich bin 17 Jahre und kann sie auch allmählich aufgeben. Mhm. Ja, und weiß allmählich auch nicht, was ich noch machen soll. Ich habe jetzt am Anfang nicht richtig verstanden, leben deine Eltern denn zusammen? Nee. Nein, sie sind, also sagen wir mal so, wenn sie jetzt nicht mehr getrennt werden sollten oder so, wären sie jetzt normalerweise 20 Jahre zusammen, ohne heiraten und so. Aber da der, also mein Vater, die haben öfter Streit und so, und dann geht er auch mal wieder weg. Und dann meldet er, also er meldet sich eine ganze Zeit dann gar nicht mehr. Und nach einer Zeit steht er entweder ganz plötzlich wieder hier vor der Türe. Was sagt deine Mutter denn dazu? Ja, meine Mutter, die ist eigentlich auch ziemlich fertig dazu, nur dann, wenn er dann vor der Tür steht, dann reden sie zusammen und dann bleibt er doch mal hier. Dann klappt es auch eine Zeit und meine Mutter hofft dann auch auf eine Zukunft. Ja, und irgendwann sagt er dann, ich gehe mal ganz kurz da liegen, dann kommt er nicht mehr zurück. Sie sind nicht geschieden, ne, um nochmal die Formalitäten ja, zu klären. Genau, wir waren auch noch nie verheiratet. Wie? Ach so, ich dachte, die werden verheiratet. Nein. Nein. Okay. Wie lange geht denn so dieses Spannungsverhältnis jetzt schon? Oh Gott, ja, wie lange geht das jetzt schon? Das geht also schon sehr lange so. Das ist ja eigentlich dann das Problem deiner Mutter, ne? Dass sie das löst, in dem Sinne, dass sie sich strikt von ihm trennt. Ja, sie sagt auch jetzt, also mittlerweile hat sie auch schon die Schnauze voll davon. Und sie sagt auch, jetzt ist es Feierabend, wenn er nochmal vor der Tür steht, kommt er auch nicht mehr rein. Ich meine, okay, es ist ziemlich schwer. Ich kann auch für meine Mutter da drin verstehen, dass es für sie auch sehr schwer ist. Aber das andere, so wie es bisher gelaufen ist, oder so wie es jetzt läuft, ist ja noch viel schwieriger und schwerer, beschwerlicher für euch und belastender. Ja. Und du leidest da ja auch drunter und irgendwie ist alles ja nicht im Lot, ne? So wie es sein sollte. Ja, eben. Ich wünsche mir natürlich auch eine Familie, aber klappt leider nicht. Das muss ja nun nicht unbedingt damit zusammenhängen. Ja. Du bist ja auch noch jung und da kann ja noch viel passieren. Du bist 17 Jahre ja erst alt. Ja. Ich kann dir nur sagen, dass du in deine Mutter weitergibst, dass sie da wirklich sich jetzt klarer verhält, ne? Dass sie ihm die Tür weist. Ja. Wenn da so viel Unfrieden immer passiert, wenn er kommt, ist es besser, wirklich ganz klar einen Strich zu ziehen und zu sagen nein. Du verstehst dich mit deiner Mutter gut? Ja, sehr gut. Das heißt also, mit ihr kannst du gut leben und da ist auch ein kann eigentlich so über alles reden. Also. Ein harmonisches Verhältnis. Die soll ganz klar Schiff machen und ihn einfach nicht mehr reinlassen. Ja, ich würde es hoffen. Ich meine, es wird schwer werden, aber es ist besser so, denke ich mal, für uns beide. Richt es mal aus und ich wünsche euch, dir und deiner Mutter, viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Gut, tschüss. Jochen, 36. Hallo Jochen. Ja, grüß dich, Domi. Ja. Ja. Folgendes, ich muss auch nochmal in Bezug auf die gestrige Sendung eingehen, weil ich habe selbst einen Sohn, der im Wachkoma liegt, hat gerade eben schon einen aktiven Einsatz gehabt, weil er Blut erbrochen hatte. Aber jetzt geht es momentan gut, er schläft gerade, er liegt im Wachkoma. Was heißt denn aktiven Einsatz? Ja, es ist so, ich habe, er ist ein starkes Krampfkind, ne? Es ist so, er ist ertrunken. Und nach 50 Minuten wurde er erst wieder zum Leben erweckt. Er war also 50 Minuten lang tot gewesen. Also ein Wunder, dass das überhaupt machbar ist, war mir vorher überhaupt nicht klar, dass sowas überhaupt noch geht. Aber der Preis dafür ist natürlich immens gewesen. Wann war dieser Unfall? War das ein Unfall überhaupt? Das war ein Ertrinkungsunfall. Und wann war das? war vor 3,5 Jahren. Und er liegt jetzt seit 3,5 Jahren im Wachkoma? Er liegt jetzt seit 3,5 Jahren im Wachkoma. Erklär doch mal den Leuten genau, was jetzt Wachkoma bedeutet. Ja, es gibt so 3 Stufen, denke ich mir. Es gibt dieses eigentliche tiefe Koma. Das bedeutet, der Patient, der liegt da und bewegt sich nicht. Vollkommen teilnahmslos. Und dann gibt es dieses Wachkoma. Das sind solche Leute, die die Augen aufhaben, die sich auch bewegen mitunter, aber nicht fähig sind, gezielt irgendetwas zu tun. Und auch nicht orientiert sind. Ne? Das ist bei deinem Sohn so? Das ist bei meinem Sohn so. Wie alt ist er noch? Was hast du gesagt? Also er ist jetzt 4 Jahre alt. Ja. Er wird jetzt im 2. Februar 5 Jahre. Und da war er ganz klein, als das passiert. Ja, mit 16 Monaten. Er konnte kaum laufen, schon ist es passiert. Er hat wohl irgendwie einen Fisch im Teich gesehen und ist wohl rein. Ne? Und er hat die Augen auf? Er hat die Augen auf und das Problem bei diesem Kind ist halt die enorme Krampfneigung. Ne? Also er krampft sehr, sehr stark und es lässt sich mit Medikamenten auch kaum unterdrücken und das ist das große Problem. Und das Problem, was sich weiterhin daraus ergibt, ist halt das auch, dass er dann eben Blut erbricht, weil er so aufgeregt ist. Ne? Das war eben gerade vorhin der Fall. Deshalb kam es ganz schön in Schwitzen. In einer Hand den Telefonhörer, in der anderen Hand das Absauggerät. Das war ziemlich stressig eben im Moment. Dieser Krampf, ist der ganze Körper davon dann betroffen? Ja, er biegt sich quasi bogenmäßig durch. Er bekommt ja auch so viel Medikament, mich wundert es eigentlich auch nicht, dass er erbricht. Also da könnte ein Elefant nicht mehr geradeaus gehen, was er da bekommt. Ne? Und er bricht dann auch Blut? Er bricht dann Blut. Ne? Na, wie gesagt, also momentan geht es ihm ganz gut, aber es ist halt ein sehr schwieriges Unterfangen, weil ich habe meine Arbeit aufgegeben, um nur bei ihm zu sein, um ihn zu pflegen. Hast du keine Frau oder die Doch, Mutter? Doch, ich habe eine Frau, aber die Frau allein, das packt sie nicht. Das also ihr macht das aber in der Familie dann schon Ja, also ich habe 3 Kinder, ne? Und haben auch einen ganz jungen, der ist jetzt 1 Jahr alt. Und wir haben mittlerweile eine Kindertrennung gemacht, weil es kaum mehr geht. Ne? Wir wohnen natürlich in einer Wohnung und zusammen, aber meine Frau ist so für den Kleinsten zuständig, während ich total die Pflege tag und auch Nacht meinen Sohn mache. Ne? Hast du denn den Eindruck, Jochen, das ist ja so sehr umstritten bei Wachkoma-Patienten, dass der Junge dich schon irgendwie wahrnimmt, dass er dich mitkriegt, erkennt? Ja, pass auf, es ist Folgendes. Also ich mache ihn jetzt schon sehr, sehr lange. Ne? Und mittlerweile würde ich behaupten, dass ich so eine Art, ich nenne es nonverbale Sprache zwischen uns gebildet hat. Also wenn er mit dem Kopf wiegt, dann wippt, dann heißt es, dass er umgedreht werden will. Ja? Wenn er auf der anderen Seite auch mit dem Kopf wippt, dann möchte er hingesetzt werden. Also mittlerweile hat sich da was rausgebildet und er reagiert auf Berührung. Also er kriegt sehr viele Streicheleinheiten. Es tut ihn unheimlich gut und es befreit ihn auch von Krämpfen. Und das macht die Sache auch wieder so schwierig. Nämlich, sobald ich von ihm weggehe und wenn ich mal aufs Klo gehe, das ist ein Problem. Da muss jemand kommen, auf ihn aufzutreten. Also es muss permanent jemand bei ihm sein? Er braucht Körperkontakt. Wie macht ihr das denn nachts dann? Ja, ich bin da. Ich bin mal froh, wenn ich mal 4 Stunden schlafen kann, davon träume ich zur Zeit. Ne? Also das ist eine ganze Weile so. Ne? Der Junge kann nie alleine gelassen werden? Der kann nicht alleine. Nie, niemals? Niemals. Das geht nicht. Und das ist so das Problem. Anfangs wollten die Ärzte ihn in ein Heim schaffen, aber das hätte er wohl möglich nicht überlebt. Ne? Hat dieser Junge eine Chance? Gibt es eine Hoffnung, dass er aufwacht, dass er... Ja, du weißt ja wahrscheinlich selbst von deinen Recherchen, dass es mehr so ein Jahr gibt zum Aufwachen. Wenn das darüber hinaus nicht mehr passiert, sind die Chancen umso schlechter und er ist jetzt schon 3 Jahre im Koma, 3,5 Jahre. Das heißt, ihr habt euch darauf eingerichtet, dass das noch viele, viele, viele Jahre so gehen wird? Du, irgendwo hat das sogar für mich persönlich was Sinnvolles, weil für mich persönlich gibt es keinen Platz auf der Welt, wo ich besser aufgehoben bin als hier bei meinem Sohn, bei der Pflege. Und das kann so mancher, der arbeiten geht, nicht behaupten. Also für dich wäre, das war ja unser Thema gestern, aktive Sterbehilfe. Ja, in diesem da wollte Fall ich auch noch gar kein Thema. Ja, eigentlich schon. Es gibt diese Momente, wo ich mir denke, wenn ich die Spritze hätte, ich würde es ihm geben. Und wenn es gehabt hätte, er hätte es schon mehrfach bekommen, weil es gibt so Tage, da geht nichts mehr, dann dröhnt man ihn nur noch zu und es geht ihm trotzdem nicht wohl und es ist einfach grauenhaft. Es gibt so Tage, wo alles daneben geht. Ich versuche mich da auch in dich hineinzuversetzen. Das sind jetzt so viele Jahre schon. Das sind viele Jahre. Ist so ein kleiner Kerl gewesen, der jetzt quasi im Kinderbett im Krankenbett, in dem schwerst Krankenbett groß wird. Ja. Und du hast gerade die, so wie sich das alles äußert, geschildert. Und wahrscheinlich gibt es noch viel schlimmere Dinge, die du jetzt noch gar nicht so erzählt hast. Ich könnte ein Buch schreiben, extreme Lebendung. Ja, das glaube ich. Dann denkt man so aus Außenstehender doch oftmals, mein Gott, vielleicht ist es für den Jungen auch eine Erlösung, wenn er sterben könnte. Es gibt diese Momente. Die Ärzte sagen immer, sie wissen nicht, warum er noch lebt, aber offenbar, er will leben. Und das ist der Punkt, wo ich irgendwie damit, was ich eigentlich auch teile, was ich auch so denke, er will leben. Wenn er es nicht wollte, er wäre schon längst tot. Also nochmal ganz klar gefragt, wenn es gesetzlich möglich wäre, hättest du die Zustimmung gegeben, dass ein Arzt ihm eine Giftspritze gibt? Ich hätte es ihm selbst gegeben wahrscheinlich. Oder ihm selbst gegeben. Es gibt diese Momente wahrscheinlich auch in Zukunft noch. Aber er erholt sich meistens einen Tag später, ist ein ganz anderer Mensch. Er bleibt da nicht in diese Megakrise drin. Mhm. Aber es gibt diese Momente. Da bin ich schon dafür. Dann, Wie wird er ernährt? Er wird über eine sogenannte PEG-Sonde ernährt, der PEG-Sonde. Das ist so ein Schlauch, der geht durch den Bauch in den Magen. Bei ihm, weil er so Magenprobleme hat, geht er den Schlauch bis in den Dünndarm. Da bekommt er so eine flüssige Astronautennahrung. Mhm. Das heißt, wenn man diese Sonde entfernen würde, das würde den Tod bedeuten. Das ist ja eben oft auch ein Thema bei Koma-Patienten, die Ernährung auf sich stellen. Und ich sehe dem mit Grauen entgegen, dass sowas leicht durchkommt. Also, weil das finde ich auch wirklich grausam, weil dann verhungert der Junge, ne? Allerdings an der Beatmungsmaschine hängt er Gott sei Dank nicht. Aber mir ist ein Fall bekannt, wo ein Junge auch an der Beatmungsmaschine gehangen hatte über Monate und die wurde abgeschaltet. Und es war ein tiefkomatöser Patient, kein Wachkoma. Und er ist grauenhaft gestorben. Es hat 5 Minuten gedauert, bis der Mensch tot war. Er ist erstickt, Und so soll Sterbehilfe nicht aussehen. Ist es so, habe ich das gerade rausgehört, richtig rausgehört, dass du für dich und dein eigenes Leben durch dieses schwere Schicksal deines Sohnes einen Sinn ziehst? Ich denke mittlerweile, egal welche Krise ich irgendwann in Zukunft noch haben werde, ich werde immer an die Momente an meinen Sohn zurückdenken, wie er diese Krisen bewältigt hat. Für mich gibt es dann positiv diesen positiven Effekt, vielleicht meine zukünftigen Krisen besser zu bewältigen. Nach dem Motto, was hat er gepackt, mein Gott, was kannst du da noch vorweisen? Überkommt dich da manchmal auch ganz, ganz tiefes Mitleid, wenn du diesen kleinen Wurm da liegen siehst? Der so ich liebe ihn, ich kann es nicht anders sagen. Ich bewundere ihn, das ist schon fast unmöglich, was er immer wieder schafft. Gerade jetzt wieder diese Krise, wo er wirklich Blut erbrochen hatte und... Was prognostizieren die Ärzte denn, wie lange er überhaupt leben kann in diesem Zustand? Das ist so schwierig, da gibt es keine Prognose. Normalerweise hätte er schon längst tot sein müssen, aber er kann durchaus auf 60 werden, er kann 70 werden. Vielleicht wird sie auch besser mit seinen Kampfeffekten und so weiter. Bekommt er auch Schmerzmittel? Das ist auch so ein Thema. Er kriegt offiziell also keine Schmerzmittel, nur er hat halt Zustände, wo er mehr krampft, wo man mutmaßen könnte, dass er Schmerzen hat. Aber es sagt ihm ja nicht keiner, dass er was hat. Und da gebe ich manchmal auch verdachten Schmerzmittel. Und wenn er darauf nicht ruhig wird, dann hängt es wahrscheinlich mit seinen zerebralen Krampfaktivitäten zusammen. Das ist schwierig herauszufinden, was da los ist. Er war schon im Krankenhaus und die haben es oft nicht gefunden. Die Vorstellung, dass du, was habe ich gesagt, du bist 36 Jahre alt, dass du vielleicht den Rest auch deines größten Lebensteils mit dem Jungen verbringen wirst. Was löst das für ein Gefühl in dir aus, wenn du sagst, das kann noch 20, 30 Jahre vielleicht so gehen? Naja, wie gesagt, ich denke, dass mein Platz hier ist. Ich kann ihn nicht loslassen. Ich könnte ihn unmöglich in ein Heim tun. Ja, klar. Und Gott sei Dank bin ich ein relativ häuslicher Mensch. Nur, es gibt natürlich schon die Momente, wo die Decke auf einen herabkommt und er denkt, mein Gott, draußen scheint die Sonne, du kannst nicht ins Schwimmbad gehen. Ich kann ja noch nicht mal mit meiner Frau und mit meinem kleinen Sohn um die Ecke gehen. Das ist ein ständiges Opfer. Ich sehe dem also mit Unbehagen entgegen, probiere aber so von Tag zu Tag zu leben. Auf jeden Fall, aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast und ständig machst, kannst du es durchaus verstehen, dass Menschen die Befürwortung oder die gesetzliche Regelung einer aktiven Sterbehilfe auch fordern. Oder eine Einführung vielleicht sogar nicht. Geregelt ist es ja. Ja, durchaus. Durchaus. Nur bei Kindern ist die Sache umso schwerer. Mhm, ja. Bei Erwachsenen, die selbst die Entscheidung treffen, sehe ich da überhaupt kein Thema drin. Aber was macht man mit so einem Jungen, der sich nie darüber Gedanken gemacht hat? Und sich nicht äußern kann. Ne? Und wo vielleicht der Zustand morgen wieder ganz anders ist. Ja. Das ist sehr schwierig. Und da pauschal zu regeln, ist sehr schwer. Mhm. Und wenn dann richtig nicht so wie dieser Fall, der da grauenhaft erstickt ist. Mhm. Lieber Jochen, danke für deinen Anruf. Ja, und gerne. Für dich alles Gute und viel Erfolg und viel Kraft bei dieser so schwierigen Arbeit. Ja, ich danke dir. Gerne. Alles Gute, tschüss. Ja, ciao. Jetzt begrüße ich herzlich Vanessa, die ist 14. Ja. Und da ist auch noch irgendwo im Hintergrund eine Julia. Ja, das ist eine Freundin von mir. Wie alt ist die Julia denn? Die ist auch 14, genau wie ich. Vanessa, weswegen habt ihr angerufen? Ja, also wir haben letztlich gehört, wie eine Frau angerufen hat und was halt über Telefonerotik erzählt hat, so. Und dann haben wir uns gedacht, da können wir auch was zu erzählen. Echt? Könnt ihr? Ja. Ja, weil wir mussten, gespannt. Ja, wir haben, also eine ganze Zeit lang machen wir auch heute noch ab und zu. Also rufen wir halt bei diesen 030er-Nummern halt auch an. Mhm. Ja, und reden dann halt auch mit den Männern da. Aber das dürft ihr doch gar nicht. Nee, dürfen wir ja auch nicht. Ihr seid aber zwar keine Mädels mit 14. Ja, ich darf von meinen Eltern auch auf keinen Fall. Also ja. Meine Eltern haben es mir auch noch verboten, als ich ihnen das erzählt habe auch. Aber ich weiß nicht, es macht halt Spaß. Also wir befriedigen uns jetzt nicht dabei oder so, wenn wir jetzt mit denen reden, weil die wollen meistens alle immer nur Telefonsex. Und dann wir machen uns einfach über die lustig und freuen uns halt darüber, dass die nicht merken, dass wir gar keine 18 Jahre alt sind. Und ja, haben einfach unseren Spaß daran, wenn wir da anrufen. Ich setze eigentlich so voraus, wenn man sich dann mit diesen Männern unterhält, dass man auch schon eine ganze Menge Erfahrung haben muss in Sachen Sexualität. Aber ich glaube, dass ihr das ja noch nicht so sehr habt mit 14. Nö, dass wenn man da anruft und dann jetzt erstmal sagt, man redet mit dem und dann kommt er eigentlich meistens direkt zur Sache und erzählt einem da meistens irgendwelche halt auch solche Sachen und dann hört man erstmal zu. Dann beim nächsten Gespräch hat man dann eigentlich auch schon selbst eine ganze Menge was zu sagen und so. Also ihr lernt, während ihr zuhört quasi. Ja, genau. Also ansonsten, es hat auch mal ein Mann, ich habe auch mal mit einem Mann telefoniert, der hat, der wollte sich unbedingt auch mit mir treffen. Mhm. Und das geht natürlich nicht mal. Und da wollte ich ihn jetzt auch nicht irgendwie so unbedingt so sehr verarschen. Habe dann gesagt, er gibt mir deine Nummer und ruft dich dann an. Und da meinte er, er könnte mir seine Nummer nicht geben, weil er verheiratet ist. Und dann fand ich schon ein bisschen asozial. Und dann habe ich Julia, habe ich gesagt, ja, Julia hier, ne, ruf mal da an irgendwann, ne? Und erzähl der Frau mal so ein bisschen, was der Ehemann so in seiner Freizeit macht, ne? Ja, das hat sie dann auch gemacht und ja. Da ist alles aufgeflogen und was draus geworden ist, wisst ihr natürlich nicht. Nee. Die Frau, die hat einfach gesagt, ja, die war zuerst schon ziemlich skeptisch und so, hat das auch zuerst gar nicht geglaubt. Und da meint sie hinterher, da müsste schon was dran sein, weil sie hätte ihren Mann da durch sowas auch kennengelernt. So. Also es war irgendwie, die meinte zuerst wirklich, dass die hat uns das nicht abgenommen. Da meinte sie, ja, warum kommst du nicht selbst vorbei und erzählst das meinem Mann und so. Ja. Und dann, das geht natürlich auch nicht, ja, mit 14. Und dann, dann haben wir halt gesagt, hat die halt gesagt, ja, da möchte ich mich nicht so genau einmischen. Und da meint die Frau, ja, eigentlich glaube ich das schon, weil ich habe so meinen Mann halt auch kennengelernt. Vanessa, gib mir mal die Julia. Ja, Moment. Mhm. Julia. Hallo? Julia. Hallo, Domian. Das sind ja Sachen, die ihr da macht. Ja. Findest du das nicht manchmal eklig, was du da zu hören bekommst von den Männern? Ja, zum Teil. Manchmal ist es schon eklig. Man wundert sich dann auch schon, was die da alles ganz toll und erotisch findet. Mhm. Aber es ist einfach, wir machen uns da schon nachher drüber lustig und wir lachen dann auch drüber. Trotzdem geht mir das nicht so richtig, ich verstehe das nicht so richtig, dass ihr so auch auf diese Wünsche, die dann haben, diese Männer, die nun teilweise 20, 30 Jahre vielleicht oder was ich so älter sind als ihr, dass ihr da richtig dann darauf eingehen könnt. Woher weißt du denn so Sachen? Ja, wie gesagt, also das hat die Vanessa auch schon eben angesprochen, wir machen das halt schon seit längerem. Ja, wie lange denn? Weiß ich nicht, schätze mal so seit 2 Monaten. Naja, gut. Also hat das angefangen, ja, also es ist jetzt nicht regelmäßig oder so. Ja, und dann hört man schon raus, was denn also gefällt und so und dann sagt man das ab und zu. Habt ihr denn selbst Freunde? Nein. Hattet ihr schon mal einen Freund? Ja. Ja, also ihr seid so ganz unerfahren und nicht. Es gibt schon auch, ihr habt selbst auch sexuelle Erfahrungen schon gemacht? Ja. Ja. Hast du nicht ein bisschen Sorge, dass sich das doch irgendwie ein bisschen abfuckt, diesen ganzen Kram, und du vielleicht dann hinterher weniger Spaß hast an deinen eigenen sexuellen Erlebnissen, wenn du vorher all diesen ganzen Kram da gehört hast auf der Line? Ja, obwohl, also ich habe mir da eigentlich noch nie so richtige Gedanken drüber gemacht, Aber also ich glaube nicht. Und wie gesagt, wir machen das auch nur zum Spaß. Und manche Sachen, okay, sind auch ekelhaft oder so, aber da machen wir uns eigentlich nicht so richtige Gedanken. So. Also vielleicht kann man es wirklich abbuchen unter Jugendstreich. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Haben wir ja auch alles sowas gemacht früher. Mhm. Gab es noch keine Lines, aber irgendwelche anderen Sachen. Aber ich würde an eurer Stelle da das nicht zu sehr übertreiben. Weil vielleicht bleibt doch irgendwie ein übler Nachgeschmack und irgendwie ist das für euch dann nicht so so richtig gut dann. Ja, da haben wir uns auch schon mal drüber Gedanken gemacht. Vor allem, weil wir das ja auch immer wieder öfters machen. Ja, genau. Deswegen hat man schon auch irgendwie nachher gedacht, nicht, dass es irgendwie wie eine Sucht oder sowas. Genau, ist. Ja. Also lass mal, wie viel, 2 Monate und wie oft kommt es in der Woche vor? Also das war am Anfang ziemlich viel. Da haben wir bestimmt so jeden zweiten Tag oder sowas mal da angerufen. Und jetzt ist das vielleicht 2-mal in der Woche. Oder also so. Julia, fahrt das mal ein bisschen runter, die ganze Angelegenheit. Euren Spaß habt ihr ja schon gehabt. Ihr habt die Männer ja schon verarscht. Die haben mir geglaubt, dass ihr älter seid. Und damit ist der Haupteffekt ja schon gelaufen, ne? Ja. Also kümmert euch mal lieber um die realen Jungs in eurer Umgebung. Ist vielleicht viel schöner und romantischer. Mhm. Ja? Julia, schöne Grüße an Vanessa noch. Ja, mach ich. Ciao. Okay, ciao. Jetzt habe ich die Nathalie und die ist 19. Ja, hi. Hi, Nathalie. Ich wollte den beiden Freunden, die dir geschrieben haben, erklären, was Blümchensex bedeutet. Ja, bitte, bitte. Also, du erklärst es uns allen, ich auch mir. Ich erkläre es jetzt, ja. Also, Blümchensex ist im Prinzip das, was viele Leute als 0815-Sex bezeichnen. Was ist das denn? Also Blümchensex ist mehr... Also es hat nichts mit der Sängerin Blümchen zu tun, was ich ja schon gemutmaßt hatte. Ne? Nee. Obwohl ich weiß gar nicht, ob Blümchen Sex hat, die sieht gar nicht so aus, aber egal. Na, wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube ich auch nicht mehr. Nein, also in vielen Magazinen steht halt drin zum Beispiel kein Blümchensex. Und das bedeutet dann, dass es mehr in den Fetisch- und SM-Bereich geht. Also das sind so die Hardcore-Typen. So ein bisschen, ja, denke ich mal. Und um das halt nicht so großartig beschreiben zu müssen, steht dann halt Blümchensex, so für zart und... Ne? Für kuschelig. Ja, und genau. Und das, was halt das Ehepaar so samstagabends nach der Show macht, so, keine Ahnung, nach dem Fernsehen. Ja. Also dann schon mehr die härtere Gangart. Ja. Also würde dich... Woher weißt du das eigentlich? Mit deinen zarten 19 Jahren? Ja, also... Wusste ich das noch nicht. Ich kenne ziemlich viele Leute, die so unterwegs sind. Ja. Also ich persönlich nicht so sehr. Mhm. Aber ja, man kriegt ja schon einiges mit. So. Darf ich dich denn auch fragen, ob du persönlich auf Blümchensex stehst oder lieber auf die andere Also Richtung? Ich denke mal, eine gesunde Mischung macht. Also ich bin bestimmt nicht so unterwegs, dass ich mich da gerne auspeitschen lasse oder so. Aber so neckische Spielchen mit mal ein bisschen kratzen oder beißen ist das schon. Also ein bisschen härter kann schon zur Sache gehen. Das ist ja auch zu langweilig, wenn man immer das Gleiche macht. Muss denn Blümchensex generell bedeuten langweilig? Nö, ne? Nee, bestimmt nicht. Also ich denke mal, das ist individuell für jeden was anderes. Also ich glaube, dass ich da auch dann oft schon Blümchensex gemacht habe und ja, das war durchaus okay. Ist ne? auch, wenn man, ich denke mal, wenn man verliebt ist, ist es das, was zuerst auf jeden Fall genau, angenehmer am Anfang ist immer Blümchensex. Und, ja, auf jeden Fall. Und hinterher kommen dann die Ketten und sowas. Nicht bei allen natürlich. Ich danke dir sehr, dass du uns aufgeklärt hast. Ja. Jetzt können wir beruhigt schlafen gehen und wir wissen demnächst alle, wie es heißt, was wir tun. Ja. Ne, da denken wir vielleicht gleich heute Nacht noch dran. Ja. Nathalie, alles gut. Ja, tschüss. Danke. Ciao. So, ihr Lieben, alle draußen im weiten Lande, das war's für diese Woche von uns. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei meinem Team, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, Peter Lunalski, Annette Bastian, Mathilde Kohl, Katrin Heckmann, Jan Hölz, Axel Rottländer, Peter Ossianowski und Elke Pulz. Und jetzt sage ich euch noch die Themen in der nächsten Woche, und zwar in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Ich fühle mich wie ein Sklave. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Schönheitschirurgie. Ich wünsche euch ein schönes, gutes Wochenende und freue mich, wenn wir uns wieder sehen und wieder hören in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr, Radio 1 live und wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao.